6. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Sonja. Originalbericht aus Mazedonien über die Taten und Sagen von dem Leben des heiligen Nikolaus von Myra, von dem hochwürdigen Pater Kyrillus Lavov, Archimandrit der unierten Slawen von Mazedonien zu Konstantinopel, Pera. Die Martyrologien von Usuart, von Ado, von Mandelbert, von Rabanus, welche am 6. Dezember den heiligen Nikolaus von Myra erwähnen, beweisen, wie alt der Kultus dieses Heiligen sowohl im Morgen- als im Abendland ist. Der Kultus kommt in der Tat vom Morgenland, wo der Heilige als einer der größten Wundertäter während seines Lebens verehrt und nach seinem Tode der Gegenstand einer so allgemeinen Verehrung wurde, dass die Griechen eine eigene Anrufung zum heiligen Nikolaus in der Liturgie des heiligen Johann von Chrysostomus und in ihrem Breviere einführten. Von den Griechen ging dieser Kultus zu den Russen über, bei welchen der Heilige eine noch größere Verehrung genießt als der heilige Jakobus in Spanien, der heilige Martin von Tours in Frankreich und der heilige Patricius in Irland. Dennoch ist zu bemerken, dass uns durchaus nichts anderes Gewisses über den so allgemein verehrten Heiligen bekannt ist, als dass er existiert habe und Bischof von Myra in Lycien gewesen sei, welches beweist, dass der Kultus des Heiligen mehr Bezug auf die durch seine Fürsprache erwirkten Wunder hat, als auf die näheren Umstände seines Lebens. Es ist außer Zweifel, dass er Bischof von Myra war. Es scheint ebenso gewiss, dass er sich den Ruhm eines Bekenners in der letzten Verfolgung vor Konstantin dem Großen erwarb. Dagegen kann seine Anwesenheit bei dem ersten allgemeinen Konzil in Nicäa in Frage gestellt werden, wenn man erwägt, dass die Historiker und Berichterstatter jener Zeit, welche ziemlich genau die berühmtesten Bischöfe und hauptsächlich die Bekenner dieses Konzils zitieren, gar nicht vom heiligen Nikolaus, Erzbischof einer großen Provinz, sprechen, und dass der heilige Athanasius ihn nicht erwähnt bei Aufzählung der berühmtesten Bischöfe von 320 bis 350. Demnach müsste der heilige Nikolaus früher oder später gelebt haben, demnach vor der Regierung Justinians, unter dessen Regierung ihm mehrere Kirchen von Konstantinopel geweiht wurden. Sei es denn, dass er zu seiner Lebzeit unter der Regierung Konstantins oder der des Constantius nicht so berühmt war und so verehrt wurde, als dies nach seinem Tode der Fall war. Die Schilderungen, die uns Metaphrastus und andere Berichterstatter von Legenden über die Handlungen und Wunder des heiligen Nikolaus machen, können wenig historische Glaubwürdigkeit beanspruchen. Nach Suidas war Nikolaus hauptsächlich durch sein außerordentliches Gottvertrauen hervorragend. Dasselbe war derart, dass er nie sein Gebet zum Himmel sandte, ohne nicht zugunsten derjenigen erhört zu werden, die sich an ihn um Erhörung ihrer Leiden gewandt hatten. Was aber hauptsächlich mit Gewissheit aus allem, was von ihm berichtet wird, hervortritt, ist, dass er ein mächtiger Fürsprecher bei Gott für alle solche Bedrängte war, die zu ihm ihre Zuflucht genommen hatten. Die Legende erzählt unter anderem, wie ein Familienvater, von Elend bedrängt, die Unschuld seiner drei Töchter preisgab und der Heilige während drei aufeinanderfolgenden Nächten einen Sack voll Goldes in das Schlafzimmer der drei Mädchen warf und diesen so zu einer Versorgung verhalf. Dieses Ereignis gab wahrscheinlich Veranlassung zur Einführung des Nikolausfestes, welches in vielen katholischen Ländern gefeiert wird. Es besteht in dem Glauben, dass der heilige Nikolaus am Vorabende seines Festes in voller bischöflicher Kleidung vor den versammelten Kindern eines jeden Hauses erscheine und die Guten durch Geschenke belohne, die Bösen aber zurechtweise und züchtige. Das Jahr seines Todes ist unbekannt. Sein Andenken wird am 6. Dezember gefeiert. Metaphrastus erzählt als eine durchaus bekannte Tatsache, dass zu seiner Zeit aus den Gebeinen des Heiligen ein Öl floss, welches die Kraft besaß, viele Krankheiten zu heilen. Oftmals bin ich vor einigen Jahren Augenzeuge gewesen, wie vornehme russische Herren Fläschchen zeigten, die mit dem Öl gefüllt waren, das bis zur heutigen Stunde aus dem leeren Grabe des Heiligen fließen soll. Im Jahre 1087 wurden die Gebeine des heiligen Nikolaus nach Bari im Königreiche Neapel gebracht, wo sie am 9. Mai ankamen und das Ziel zahlreicher Pilgerfahrten wurden. Der Archidiakonus Johann schrieb die Geschichte der Überführung unter der Eingebung des Erzbischofes Urson von Bari, unter dessen Episkopat diese Übertragung stattfand. Es ist zu bemerken, dass der fromme Ephraim, Metropolit von Russland, von 1090 bis 1096, als ein allgemeines Fest für die ganze russische Kirche die Gedächtnisfeier der Überführung der Gebeine nach Bari einführte, welches Fest von Papst Urban II. Auf den 9. Mai festgesetzt wurde, während die griechisch-schismatische Kirche dieses Fest nicht begeht. Es erfolgt daraus, dass die russische Kirche, die zu einer Zeit ins Leben gerufen wurde, wo die morgenländische Kirche noch nicht von der abendländischen getrennt war, noch in Beziehungen zu Rom stand, unter der Verwaltung Ephraims. Auch Karamsin bemerkt, dass diese Tatsache das freundschaftliche Verhältnis Russlands zum päpstlichen Stuhle beweist. Die russische Kirche fährt fort, die Gedächtnisfeier der Überführung der Gebeine zu feiern. Ende von Originalbericht aus Mazedonien über die Taten und Sagen von dem Leben des heiligen Nikolaus von Myra.